bringt, kriegt der sterbende Zeit. Dein Herz, das um ewiges Heimatland ringt, vergräbt dort das bitterste Leid. Dein Herz, das um deutsches Heimatland ringt, ist ein tosend brennendes Schein. Was dir deine Seele entbrannt.